Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke. For all you're doing in our midst. Für all das, was du in unserer Mitte and tust. Bless these words to our hearts. Und segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. The title of last week's message is Living in the Full Spectrum of God. Der Titel der Predigt letzte Woche war Im vollen Spektrum von Gott zu lieben. And just a little bit of review from last week. Und ein bisschen eine Rückschau auf letzte Woche. We want to see breakthroughs in our personal lives. Wir möchten Durchbrüche in unserem persönlichen Leben sehen. In our church. In unserer Gemeinde sehen. In Austria. In Österreich sehen. Breakthroughs are absolutely important. Durchbrüche sind total notwendig. The greatest hindrance to breakthrough. Das größte Hindernis für Durchbrüche is judging. Ist Richten, das Richten oder Bewerten. Judging other people will neutralize your life more than anything. Andere Menschen zu richten wird dein Leben neutralisieren. The most arrogant thing you will ever do is judge someone. Das arroganteste, was du jemals machen kannst, ist jemanden zu beurteilen oder zu richten. The very reason why we cannot find grace. Das ist der Grund, warum wir keine Gnade finden können. Those who judge will never be a part of God's awakening for Austria. Die, die richten, werden kein Teil der Erweckung Gottes in Österreich sein. The most difficult thing we'll ever do, das Schwierigste, was wir jemals tun werden, is examine all things, ist alle Dinge zu prüfen, hold fast to what is good, daran festzuhalten, was gut ist, 1. Thessalonicher 5,21, and do that, und das auch zu tun, without judging. Ohne zu richten. Very difficult. Das ist sehr schwierig. We will never fulfill God's purpose. Wir werden Gottes Plan nie erfüllen. If we do not glean from others. Wenn wir nicht von anderen lernen können. We cannot glean from someone. Wir können uns von niemandem etwas nehmen. If we have judged them. Wenn wir ihn vorher gerichtet haben. The church is God's most powerful change agent on the planet. Die Gemeinde ist der größte ist der Dreh- und Angelpunkt für Veränderung. When we stand before the Lord. Wenn wir vor Gott stehen. He will want to know our relationship to a local church. Dann wird wissen wollen, wie wir zu einer lokalen Gemeinde gestanden sind. And the local church's relationship to other local churches. Und wird auch wissen wollen, wie die lokale Gemeinde zu anderen lokalen Gemeinden gestanden ist. The principle of synergism. Das ist das Prinzip der Synergien. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. But if we synergize, 1 + 1 can equal 3. Aber wenn wir Synergien haben mit anderen, dann ist 1 und 1 möglicherweise 3. Oder 4 oder 5 oder 10. Synergizing only happens when we appreciate the difference of another. Und Synergie passiert nur dann, wenn wir die Unterschiede von jemand anderen wertschätzen. If you judge someone, wenn du jemanden richtest oder bewertest, you cannot appreciate their difference. Dann kannst du dich für die Unterschiede, die Person hat, so nicht you can freuen. Never synergize with that person. Also deshalb wird keine Synergie mit der anderen Person zustande kommen. Leviticus 26:8. In 3. Mose 26:8. Yeah. 5 will chase 100. 5 werden 100 nachjagen. And 100 will chase 10,000. Und 100 werden 10,000 nachjagen. That's the principle of synergism. Das ist das Prinzip der Synergien. Right? When we are united unto the Lord. Also wenn wir unter dem Herrn eins sind. 5 can chase 100. Dann können 500 nachjagen. 100 can chase 10,000. Und 100 können 10,000 nachjagen. If you think of demons, right? Wenn ihr an Dämonen denkt. The power that we have when we are one. Die Kraft, die wir haben, wenn wir eins sind. If our church stands for anything. Wenn unsere Gemeinde für irgendetwas steht. Then by God's grace, let us stand. Dann Gottes Gnade. And be determined not to judge. Dann lass uns dafür stehen, dass wir nicht bewerten. Even if we are ignorant of what we have judged, also wenn wir ignorant dem gegenüber sind, was wir gerichtet haben, it still bears consequences in our life. Wird es trotzdem Folgen haben in unserem Leben. Am I an evangelical? Bin ich evangelikal? Am I a charismatic? Bin ich charismatisch? I don't know. Ich weiß es nicht. I don't really care. Es ist mir auch egal. I just want to be a believer in the full spectrum. Ich möchte einfach ein Gläubiger im vollen Spektrum des Glaubens sein. In James chapter 4. In Jakobus 4. It talks about what we want. Geht es darum, was wir wollen? How we try to get it. Wie wir versuchen es zu bekommen? And then why? Und dann warum? And to help us see this issue more clearly. Und wenn wir versuchen, diesen Gedanken klarer zu machen. Let's learn to examine what we see. Also versuchen wir zu prüfen, was wir sehen. And how it's happening. und wie es von sich geht. And leave the why to God. Und das Warum Gott überlassen. We have to be a people who examine. Wir müssen Menschen sein, die prüfen. We have to know what we believe. Wir müssen wissen, an was wir glauben. Each one of us will be accountable before God for what we believed and what we did. Wir werden verantwortlich vor Gott darüber sein, was wir geglaubt haben. And it says in Romans 14:4. In Römer 14:4. Who are you? Heißt es, wer bist du? To judge another man's servant. Der jemand anderen bewertet. He will stand or fall before his master. Er wird vor Gott stehen. And God will make him stand. Und Gott wird ihn dafür zur Verantwortung ziehen. When we judge, we play God. Wenn wir richten, dann spielen wir Gott. And that's no little thing. Und das ist keine kleine Sache. We usurp the authority of God. Wir eignen uns widerrechtlich etwas an, das eigentlich Gott gehört. This is like the worst sin that we can commit. Das ist eigentlich die schlimmste Sünde, die wir begehen können. It will neutralize everything God wants to do in our life. Es wird alles neutralisieren, was Gott in unserem Leben machen and möchte. We do it und wir tun es so easily. Das tun wir so leichtfertig. So easily. So leichtfertig. Today there's a football team playing tonight. Heute spielt wieder ein Footballteam. I say this with all seriousness. Das sage ich mit voller Ernst, I judged one of those teams. Ich habe eines dieser Teams beurteilt oder Every gerichtet. Time I see that team play, I want it to lose. Jedes Mal, wenn ich dieses Team spielen sehe, dann möchte ich, dass sie verlieren. I'll tell you why. Und ich sage euch auch warum. Because my favorite team ever since I was a little boy. Weil mein Lieblingsteam seit ich klein war. Got into the Super Bowl. Sind in den Super Bowl gekommen. And I was so happy. Und ich war so glücklich darüber. And then they lost. Und dann haben sie verloren. And my friend who knows sports really well. Und ein Freund von mir, der sich im Sport wirklich gut auskennt. It's so strange that they lost. Sagte, es ist so eigenartig, dass sie verloren haben. As though the other team had their playbook. Es ist so als strategy book. Als hätte das andere Team irgendwie ihre Strategie. And come to find out they did. Und dann sind sie drauf gekommen, es war so. They illegally acquired it somehow. Die haben es sich irgendwie illegal beschafft. They cheated. Die haben einfach geschummelt. And my team lost. Und mein Lieblingsteam hat verloren. They cheated. Weil sie geschummelt And haben. Ever since that day, I hated that team. Und seit diesem Tag hasse ich dieses Team. I hate that team. Ich hasse I just sie. See them and I just get sick. Ich sehe like, sie und mir wird cheaters, schlecht. You cheaters. Ihr seid Schummler. You stole the Super Bowl, you cheaters. Ihr habt den Super Bowl gestohlen, ihr habt geschummelt. After I preached this morning? Nachdem ich heute früh gepredigt habe, I realized, ist mir was bewusst geworden. I have judged that team. Ich habe dieses Team verurteilt. And I just need to let it go. Und ich muss einfach loslassen. I just need, really, honestly, I need to let Und it go. Ich meine das ernst, ich muss das loslassen. How do you know you stop judging? Wie weißt du, dass du aufgehört hast zu richten? When someone that you hate, wenn jemand, den du hast, for some reason, aus irgendeinem Grund, they have done something to you, die dir etwas angetan haben, it was illegal, das vielleicht illegal war, unethical, oder unethisch, terroristic, whatever, terroristisch, was auch immer. They molested you, wenn sie abused you, wenn sie dich belästigt haben, they've stolen from you, wenn sie von dir gestohlen haben, cheated you, wenn sie geschummelt haben. You have every right to hate that person. Und du hast jedes Recht, diese Person zu hassen. They have violated you. Sie haben Gewalt gegen dich angewendet. It can be an uncle. Es kann ein Onkel sein. It can be a brother, a mother. Es kann ein Bruder oder eine Mutter teacher, sein. Ein Lehrer. Athletic director. Jemand aus dem ein Sportlehrer. Husband. Vielleicht dein Mann. Can be a wife. Es kann aber auch deine Ehefrau I sein. I had a friend who got married. Ich habe einen Freund, der in Bible college. Aus der Bibelschulzeit. And 6 months later he got divorced. Und 6 Monate später hat er sich wieder scheiden lassen. He divorced his wife. Er hat sich von seiner Frau scheiden lassen. His wife was beating him, punching him. Weil seine Frau ihn geschlagen hat. She's a big girl. Und can go both ways. Sie ist sehr kräftig, es kann in beide Richtungen gehen. You've been violated and you rightfully hate somebody. Dich hat jemand verletzt und deshalb ist es auch dein Recht, jemanden zu hassen. You gotta let it go. Aber du musst es loslassen. It's judging. Das ist auch richten. It's just judging. Das ist richten. How do you know you've let it go? Wie weißt du, dass du es losgelassen hast? And this is how it works. Und so funktioniert das. It's three steps. Also es gibt drei Schritte, die du tun musst. I forgive you. Erstens, ich vergebe By dir. Faith, I declare it. I forgive you. Durch den Glauben, ich deklariere das. I forgive that team. Ich vergebe diesem Team. The next time I see them play, das nächste Mal, wenn ich sie spielen sehe, I say it again, I am forgiving that team. Dann sage ich es nochmal, ich vergebe euch jetzt gerade. I'm still forgiving that team. Vergebe euch immer noch. Oh, there they are again. I'm still forgiving that team. Ich vergebe euch immer noch. And then they win. Und dann gewinnen sie. And I'm happy. Und ich bin glücklich. Then I know I have forgiven that team. Und dann weiß ich, dass ich ihnen tatsächlich vergeben habe. I forgive. I'm forgiving. I have forgiven. Also ich vergebe immer wieder und immer wieder und dann habe ich vergeben. You know it's complete. Du weißt, dass es abgeschlossen when ist. When something good happens to somebody. Wenn jemandem etwas Gutes passiert. And you rejoice. Und du dich darüber freust. Your forgiveness is complete. Dann ist die Vergebung abgeschlossen. But it starts by faith. Aber es beginnt mit einem Schritt des Glaubens. Which is a very difficult thing. Was eine sehr schwierige Sache ist. Because people that have hurt us. Weil Menschen, die uns verletzt haben. And we have all hurt people too. Und wir haben natürlich auch alle Menschen verletzt. And when we think about these people, it just brings more pain. Und wenn wir an diese Menschen denken, die uns verletzt haben, dann bringt das noch mehr Schmerz. So we don't want to think about that. Also denken wir lieber nicht daran. But we have judged them. Aber wir haben sie gerichtet. And that is still a present reality. Und das ist trotzdem ein Schmerz, der so in der Gegenwart da ist. We have to do a very real thing. Also müssen wir eine sehr reale Sache machen. And put that person before the Lord again. Und diese Person nochmal vor den Herrn bringen. And say, God, und sagen, Gott, fill me with your love for that person. Erfüll mich mit deiner Liebe für diese Person. I release them. Ich lasse sie los. Forgive me for judging them. Vergib mir, dass ich sie gerichtet habe. I'm not you. Ich bin nicht du. Deliver me from this. Vergib mir für diese I pray. Sünde. Release me and release them. Lass mich los und lass auch sie los. Now I want to show you some verses. Ich möchte euch ein paar Verse zeigen. Starting with Acts chapter 20. Es beginnt mit Apostelgeschichte 20. Now, we all know who Adolf Hitler is, right? Wir wissen alle, wer Adolf Hitler ist. Is Adolf Hitler in hell? Befindet sich Adolf Hitler in der Hölle? Don't answer it out loud. Somebody did this morning. Gebt bitte keine Antwort drauf. Das hat jemand heute Morgen gemacht. Is he in hell? Ist er in der Hölle? Do you want him to be in hell? Möchtet ihr, dass er dort ist? We should not even go there. Wir sollten uns überhaupt nicht dorthin begeben. No matter how sure you are of your judgment. Egal wie sicher du dir bist, dass da deine Beurteilung richtig ist. The issue is, it's not our place. Der Punkt ist, es ist nicht unsere Aufgabe. It's God's place. Das ist Gottes Aufgabe. And even if you are 99.9999999% sure. Und selbst wenn du dir 99.99999% sicher bist. It's not our place. Das ist nicht unsere Aufgabe. And when we judge, und wenn wir richten, we usurp ourselves above the authority of God. Dann stellen wir uns über die Autorität Gottes widerrechtlich. And that's what the devil did. Und das ist das, was der Teufel getan hat. The devil usurped himself over the authority of God. Der Teufel hat sich widerrechtlich über Gottes Autorität gestellt. Now this stuff just flows out of us. Und das kommt einfach so aus uns raus. I mean, it's pretty unbelievable how much judging can flow out of us. Es ist ziemlich unglaublich, wie viel Urteil ständig aus uns rauskommt. I wonder what's a worse epidemic, the pornography on the internet. Ich frage mich, was die schlimmste Epidemie ist, Pornografie im Internet or judging. Oder das ständige Urteilen. I would put my bet that judging is worse. Ich würde darauf wetten, dass das Urteilen und Richten schlimmer ist. I think it just reeks out of us like sweat. Das kommt einfach so aus uns raus wie Schweiß. And I think the only way that we can stop it. Und der einzige Weg, wie wir das aufhalten können, is to assume that we do it. Ist anzunehmen, unconsciously. Dass wir es unbewusst machen. Not to assume that we don't do it. Sondern und nicht anzunehmen, dass wir es gar nicht tun. We have to assume that we will naturally do it. Wir müssen annehmen, dass wir es einfach natürlicherweise machen. And when we are not sure if we've done it. Und wenn wir uns nicht sicher sind, ob wir es gerade getan haben. Then you've done it. Dann hast du es ganz sicher getan. If I have to think, did I judge? Wenn ich darüber nachdenken muss, habe ich jetzt gerade jemanden verurteilt? Yeah, you probably did. Ja, hast du wahrscheinlich. Probably 95% you did. 95%. About 18 years ago. circa vor 18 Jahren, we put together a band. Haben wir eine Band gegründet. A country band. Eine country band. We were pretty hot stuff. We were like a rock country band. Wir waren eine rock country band. And we had a really good a guitarist and wir hatten einen echt super great pianist, and we just tried to play the songs like we heard them, and it was really rocking. Also wir haben versucht die Lieder so zu spielen, wie wir sie gehört haben. It's only one problem. Da gab's nur ein Problem. I was the lead singer. Ich war der Hauptsänger. And Mary was she sang with me. Und Mary hat mit mir gesungen. And we did like almost 30 concerts. Und wir haben ungefähr 30 Konzerte gespielt. We even played at the Seeadzelt on the Donau. Wir haben sogar auf der Donauinsel in einem Zelt gespielt. One time we played in Poland for 2,000 people. Wir haben in Polen mal für 2,000 Menschen gespielt. And we were practicing. Und wir haben geübt. In our church. In unserer Gemeinde. And we were recording ourselves. Und haben uns dabei aufgenommen. And I counted in one song. Und ich habe in einem Lied gezählt. That I went out of tune 14 times. 14 times. Ich habe eine Melodie 14 Mal falsch gesungen. Yeah. 14 notes I hit wrong. Also 14 Töne habe ich falsch gesungen. 14. I was like sick. 14. So I tried harder and I sang more. I practiced. I went for voice lessons. Also everything. Ich habe geübt. Ich habe Gesangsstunden genommen. Ich habe es echt versucht. Everywhere I went, I was singing. In airports, I was practicing. Ich habe überall geübt. Am Flughafen. Ba, ba, ba, Tonleitern geübt. Everything the teacher told me to do, I was doing stomach exercises. Alles, was der Gesangslehrer gesagt hat. Nothing was working. I was still. I couldn't hear it. Ich konnte es einfach nicht hören. I couldn't hear it. It was like I'd sing like, yeah, and then it was like, ah, when we heard the recording. Und als ich dann die Aufnahme gehört habe. And then I did something that changed everything. Und dann habe ich was gemacht, was alles verändert hat. I thought to myself. Ich habe mir gedacht. Okay, I will assume if I don't know I'm in tune. Also ich habe einfach angenommen, wenn ich nicht genau weiß, ob ich den Ton treffe, wenn ich es einfach nicht genau sagen kann, then I'm out of tune. Dann bin ich wahrscheinlich falsch. So I applied that principle. Also habe ich dieses Prinzip angewandt. Und I just assumed, if I don't know I'm in, I'm out. Das hat funktioniert. Wenn ich nicht drinnen bin, dann bin ich draußen. And then every time I was a little uncertain, I went a little higher and hit the note. Und jedes Mal, wenn ich mir unsicher war, dann bin ich einfach ein bisschen höher gegangen und habe den Ton getroffen. What was the fruit of it? Was war die Folge davon? We did a concert at Hauptgasse Church. Wir haben in der Hauptgasse in der Gemeinde dort ein Konzert gegeben. We sang 17 songs. Wir haben 17 Lieder gesungen. In a row. In a row. 17 Lieder hintereinander. It was recorded. Es wurde aufgenommen. You know how many bad notes I hit? Wisst ihr, wie viele Töne ich nicht getroffen habe? 17 songs. In 17 Liedern one. Einen einzigen. Just one. Nur einen. The principle worked. Das Prinzip hat funktioniert. The same principle will work for judging. Das gleiche Prinzip kann man wird auch für das Urteilen if oder you are not sure, funktionieren. Wenn ihr euch nicht sicher seid, just assume you have. Dann nehmt einfach an, ihr habt gerade it happens geurteilt. So easy. Es passiert einfach so leicht. And it happens when we go after the why. Und es passiert, wenn wir ständig diese Warum-Frage stellen. Hey, Sebastian hasn't been in service for a while. Also der Sebastian, der war schon lange nicht mehr in der Gemeinde. Oh yeah. Ja. I wonder why. Ich frage mich, warum. Bingo, right there. Genau that da ist es. That is none of your business. Das geht dich überhaupt nichts an. That is none of your business. Es geht dich einfach überhaupt nichts an. I wonder why. Ich frage mich, warum. Well, maybe. Vielleicht, his marriage is bad. Vielleicht geht seine Ehe gerade den Bach runter. Or maybe he's in a bar tonight. Oder vielleicht ist er heute in einer Bar. Or you know what? I always thought that guy was a little bit like shaky, you know. Ich habe mir immer schon gedacht, der ist sich nicht ganz sicher. And then suddenly he walks in to the next service. Und dann das nächste Mal kommt er einfach rein. Oh, hi, good to see you. We love you. Hi, schön dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Last week we judged you, but this week. Letzte Woche haben wir dich gerichtet. When you touch the why. Also wenn du anfängst, diese Warum-Frage zu stellen. You are walking where angels fear to walk. Dann gehst du auf Grund, wo sogar Engel nicht gehen. Okay, let's look at some verses. First, Acts 20:27. Okay, schauen wir uns ein paar Verse an. Apostelgeschichte 20, Paul Vers says, I have never shrank 27. Or kept back or fell short of declaring to you the whole purpose and plan and counsel of God. Just translate for me. Denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. I like that word whole. Ich mag dieses Wort ganz, der ganze Ratschluss. Because I want to be a whole spectrum believer. Weil ich ein Gläubiger des ganzen Spektrums sein möchte. It doesn't mean I want to take everything that's in all of Christianity. Das bedeutet nicht, dass ich alles im ganzen Christentum mitnehmen möchte. But it means I want to examine and hold fast to what is good from every spectrum of what God is doing on earth. Aber das bedeutet, dass ich mir das ganze Christentum anschaue auf der gesamten Welt und prüfe, was darin ist. I want the best of the Pentecostals. Ich möchte das Beste von den Pfingstlern and the Baptists und von den Baptisten and the Presbyterians und von den Presbyterianern. Presbyterian? I didn't even know what Presbyterian 20 years ago I wouldn't probably even shake the hand of a Presbyterian. Ich meine, vor 20 Jahren hätte ich ihnen wahrscheinlich nicht mal die Hand gegeben. A Presbyterian? Aren't they like really liberal people who believe in hyper-Calvinism and all that weird stuff? Sind das nicht wirklich sehr liberale Menschen, die ganz komische Dinge glauben? Well, if you judge them, that's what they are. Naja, wenn du sie richtest, dann ist es so. Do you know who was one of my absolute favorite preachers? Wisst ihr, wer mein absoluter Lieblingsprediger ist? Tim Keller from New York City. Tim Keller aus New York City. He's a Presbyterian. Er ist ein Presbyterianer. He is the smartest, most brilliant preacher I think I've ever heard. Und er ist ein total super Prediger. I'm just so surprised how long I have judged. Ich bin einfach so überrascht von mir selbst, wie lange ich diese Richtung verurteilt habe. When someone encourages you in that direction, you just kind of do it. Und wenn dich jemand ermutigt, in diese Richtung zu denken, dann gehst du einfach mit. It's so harmful. Das tut niemandem gut. I wanna examine my heart. Ich möchte mein Herz prüfen. I wanna write in my journal. Ich möchte in mein Tagebuch schreiben. Every person I've had a conflict with. Jeden Menschen, mit dem ich einen Konflikt hatte. And ask the Holy Spirit. Und den Heiligen Geist fragen. Have I judged them? Habe ich diese Person möglicherweise Watch verurteilt? This. Have I judged people that I am convinced judged me? Habe ich Menschen verurteilt oder gerichtet, von denen ich überzeugt bin, dass sie mich gerichtet haben? Have I judged people who judged me? Am I judging for judging? Also richte ich jemanden, weil mich gerichtet hat? And here's how you test it. Und das ist, wie du drauf kommst. Would you genuinely be happy if you heard something good happen to them? Würdest du dich tatsächlich wirklich freuen, wenn denen etwas Gutes zustoßen würde? Here's another test. Das ist noch ein Test. Are you thinking? Denkst du? When you think about that person. Wenn du über diese Person nachdenkst? You just wait until we get before the Lord, yeah. Du wart nur, wenn wir vor den Herrn treten. I can't wait until we stand before the Lord. Das kann ich gar nicht abwarten. Yeah. Yeah. Then we'll see. Dann werden wir schon sehen. Do you know what it's going to be like when we stand before the Lord? Wisst ihr, wie es aussehen wird, wenn wir vor dem Herrn stehen? We're going to be like this, knocking our knees. Wir werden zittrige Knie haben. You're going to be the next one in. Du bist der Nächste, der You're going to turn around and say, I was guilty, it's me. It's all my fault. Du wirst dich umdrehen und sagen, ich war schuldig. You go in there and say, Lord, it was me. It was me. Du wirst rein und sagst, ich war's, ich war's. That's how it's going to be. So wird es sein. Do you think you're going to be at the door of the judgment seat and be waiting there like, yeah. Glaubst du, dass du draußen vor der Tür stehst und Here I am, Lord. Und sagst, hier bin ich, ja. Get him in here. Just get him in here and let's settle this thing. Lass ihn reinkommen, lass uns das klären. You show them how wrong they were. Zeig ihnen, wie falsch sie gelegen sind. I've been waiting for this day though, my whole life. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Are you kidding me? We're going to be like, whoa. Nein, wir werden alle zittern. Why don't we do it now? Warum machen wir das denn jetzt? Why don't we do it now? Warum machen wir das jetzt? Make a list of people you don't like. Schreib eine Liste von Menschen, die du nicht magst. People that you believe have hurt you or disappointed you. Menschen, die dich verletzt haben oder die dich enttäuscht haben. Ask yourself. Und frag dich. If you heard that it went well with them. Wenn du hören würdest, dass es ihnen gut geht. Would you be happy? Würdest du glücklich sein? And if you can't genuinely say yes. Und wenn du nicht von ganzem Herzen ja sagen kannst. Then you've judged them. Dann hast du sie gerichtet oder verurteilt. You gotta be free of that. Und du musst frei sein davon. Because when we judge, weil wenn wir richten, it hinders God's blessing in our life. Dann verhindert das, dass Gott uns segnen kann. All right, let's look at some verses. Okay, schauen wir uns einige Verse an. Matthew chapter 7. Matthäus 7. Next verse, please. Matthew 7:1. Do not judge so that you will not be judged. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verse 2. Vers 2. For in the way you judge, you will be judged. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. You decide you want God to be merciful to you. Also du entscheidest, wenn du möchtest, dass Gott barmherzig ist. Then be merciful to the next person. Dann sei barmherzig der nächsten Person gegenüber. Do you want God to bless you? Möchtest du, dass Gott dich segnet? Then be happy when God blesses them. Dann sei glücklich, wenn Gott jemand anderen segnet. No exceptions. Da gibt's einfach keine Ausnahmen. And by your standard of measure, und mit welchem Maß ihr messt, it will be measured to you. Wird euch gemessen werden. It doesn't say might. Es heißt hier nicht möglich oder könnte oder vielleicht. It says it will. Es heißt, ihr werdet. It's an absolute. Verse 3. Das heißt, es ist absolut. Verse 3. Vers 3. Verse 3. Okay. Oh, James chapter 2, verse 13. For judgment will be merciless to the one who has shown no mercy. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Speaking to Christians, it's written to Christians. Das ist an Christen gerichtet. Who? God's love will not protect us from the consequences of judging. Gottes Liebe wird uns nicht beschützen von den Folgen des Richtens. Because judging someone is spitting in the face of God's love. Weil jemanden zu richten ist so wie Gott ihm ins Gesicht zu spucken. When we judge, it means we don't get it. Wenn wir jemanden richten, bedeutet das, wir kriegen keine Barmherzigkeit. We just don't understand. We don't get it. We don't understand. Dann verstehen wir es einfach nicht. Wir kapieren nicht, right? We don't get it. We don't get what this is all about. Dann verstehen wir einfach nicht, worum es geht. We don't understand what the cross and the gospel is all about. Wir verstehen einfach nicht, worum es geht bei dem Kreuz und beim Evangelium. It's all about us who were guilty. Es geht um uns, die schuldig waren. Being set free. Die freigesetzt werden. Because our judgment went on the cross. Weil unser Urteil jetzt am Kreuz hängt. And Jesus was crucified and butchered. Und Jesus ist gekreuzigt worden und abgeschlachtet worden. So that we who were guilty, dass wir, die schuldig waren, could walk away free. Einfach weggehen können. That's und freigesetzt sind. Das ist das Evangelium. And now we hold someone. Und jetzt halten wir jemanden fest. We judge them. We say, wait, they are guilty and they are not getting away. No way. Wir richten jemanden, halten sie dabei fest und sagen, du kommst nicht aus. You genuinely hurt me. Du hast mir wirklich wehgetan. And I am not letting this thing go. Und ich lasse das sicher nicht aus. Never. Ich lasse das nicht aus. Wow. We don't get it. Dann haben wir es nicht kapiert. Something has not gone into the heart. Irgendetwas ist nicht bis in unser Herz vorgedrungen. Because when Christ died on the cross, weil wie Jesus am Kreuz gestorben ist, he said to the guilty, dann sagte er zu den Schuldigen, you're free. Ihr seid frei. You are free. Ihr seid frei. Your debt is paid. Eure Schuld ist bezahlt. There is no judgment. Es gibt kein Urteil mehr Romans für euch. 8:1. Römer 1:8. There's no judgment to those who are in Christ. Es wird kein Urteil mehr geben für die, die in Christus sind. No judgment. Einfach kein Urteil. Zero. Null. Not even 1%. Nicht mal 1%. No judgment. Einfach gar kein Urteil. None. Null. Next verse. Nächster Vers. Matthew 7:3. Why do you look at the speck that is in your brother's eye? Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? And do not notice the log that is in your own eye. Den Balken aber in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr. What is the speck? Was ist dieser Splitter? And what is the log? Und was ist der Balken? I'll tell you what the log is. Ich sage euch, was der Balken ist. It's judging. Das ist das Urteil und Just Richten. Go back to verse 1. Nochmal zurück zu Vers 1. Right? Judge not. Richtet nicht. The log in the eye is judging. Der Balken vor deinem Auge oder in deinem Auge ist das Richten. The speck is a sin. Und der Splitter ist die Sünde. Some kind of offense. Irgendeine Art von Angriff. Now watch. This is how the Lord compares them. Und das ist, wie der Herr sie vergleicht. You find someone who's drunk, a Christian who's drunk. Also du siehst einen Christen, der betrunken ist. And you come to them, you say, what is going on with you? Und du gehst zu ihnen hin und sagst, was ist los mit dir? Look at you. Schau dich an. And you touch the why. Und du stellst diese Warum-Frage. And you judge them. Und du verurteilst sie. You are so far worse than they are. Dann bist du so viel schlimmer dran, als sie es sind. Your condition is so far worse. Deine Situation ist dann so viel schlimmer. Than their condition. Als ihre Situation. That their condition is like a speck. Dass ihre Situation so wie ein Splitter ist. And yours is like a tree. Und deines ist wie ein ganzer Baum. That's how severe judging is. Das ist so schlimm ist das Urteilen. Now listen. If you touch the why, wenn du diese Warum-Frage stellst, before you examine the what, bevor du dich noch mit dem Was auseinandergesetzt hast, your examination of the what is not accurate. Dann wird deine das Prüfen des Was nicht richtig sein. It will be tainted. It will be twisted. Das wird irgendwie verklärt sein, irgendwie. Because halt, you've already made a judgment. Weil du schon ein Urteil gefällt hast. Well, look at you. Naja, schau dich doch an. I knew it. Ich wusste es. Every time I looked at you and I just knew you were ingenuine. Ich wusste look es einfach. You. Jedes Mal, wenn ich dich im Gottesdienst you're gesehen habe, wusste ich es. Christian, you're a disgrace. Du bist eine Schande. Get up, look at you. Steh auf, du bist eine Schande. You've already judged them. Du hast schon ein Urteil gefällt. And if God was to judge between the two of you, und wenn Gott ein Urteil zwischen euch beiden fällen müsste, you would be in far worse condition than that person. Dann wärst du in einem schlimmeren Zustand als die andere Person. Because you don't know the why. Weil du das Warum nicht kennst. But God knows the heart. Aber Gott kennt das Herz. And you might think you know the why. Und du magst vielleicht glauben, dass du es weißt. But it's not your business. Aber das Warum geht dich nichts an. The log in the eye is judging. Also der Balken in deinem Auge ist next das Urteilen. And how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye and behold, the log is in your own eye? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. You can't help somebody that you've judged. Du kannst jemandem nicht helfen, den du gerichtet hast. So your Christianity is worthless. Also ist dein Christsein eigentlich wertlos. You are not a vessel of healing to anyone. Du bist kein Gefäß, aus dem Heilung kommen kann. You're just a vessel of condemnation and death. Du bist einfach ein Gefäß, das urteilt und den Tod bringt. Get the log out of your eye. Also versuch den Balken von deinem Auge and zu kriegen. Ask God to forgive you for judging. Und bitte Gott, dir zu vergeben, dafür, dass du geurteilt hast. If you have to, wenn du musst, make a list of people you've had conflict with. Dann mach einfach eine Liste mit Menschen, mit denen du Konflikte hattest. And ask yourself, und frag dich, if I heard that they won the lottery, wenn ich hören würde, dass sie in der Lotterie gewonnen hätten, they just won 10 million euro. Sie haben gerade 10 Millionen Euro gewonnen. Would I be happy for them? Würde ich mich für sie freuen? Or would I say, oh, man. Oder würde ich sagen, ah, not them. Nicht die. God, what are you doing? Gott, was machst du da? I am sick. Mir ist schlecht. I'm sick. Mir ist schlecht. Oh, what are you doing? Was machst du da? Them. Die? Why? Warum? You've judged. Dann hast du geurteilt. Make a list and see how many people. Schreib eine Liste. On that list, you would not cross out. Und schau, welchen Namen auf der Liste du nicht durchstreichen könntest. And then ask God to forgive you. Und dann frag Gott, ob er dir vergeben and wird. And to cleanse you. Und dich zu reinigen. Take the first step and say, God. Mach den ersten Schritt und sag, Gott. I forgive them. Ich vergebe ihnen. I release them. Ich lasse sie los. And forgive me. Und bitte vergib mir. Get the log out of my eye. Entferne den Balken von meinem Auge. Next one, verse 6. You hypocrite. Oh, I'm sorry, verse 5. Right, there it is. You hypocrite. Du Heuchler. First take the log out of your own eye. Ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge. And then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Isn't that nice that God considers our sins specks? Ist es nicht schön, dass Gott unsere Sünden als Splitter sieht? That's nice, huh? Next one. Verse 6. Now watch. Do not give what is holy to dogs. Gebt nicht das Heilige den Hunden. Do not throw your pearls to swine. Werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine. Or they will trample them under their feet. Damit sie dieselben nicht etwa and turn and tear you to pieces. damit sie dieselben nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. If this verse is still in the context, wenn man diesen Vers im Kontext betrachtet and not separate, und nicht einfach rausnimmt, it's telling us, dann heißt das, that people who judge, dass Menschen, die urteilen, are in the category of swine and dogs. Sind in Kategorien von Schweinen und Hunden zu sehen. And if it's true, und wenn das stimmt, what are your pearls? Dann was sind deine Perlen? I would imagine that it's my relationship to God. Dann ich würde mir vorstellen, dass das meine Beziehung zu Gott ist. And don't throw them, don't cast them to someone who's judging you. Und wirf die nicht weg oder wirf sie nicht vor jemanden, der dich richtet. Now, if somebody is trying to help you with what they perceive. Also wenn jemand versucht, dir zu helfen mit etwas, was sie wahrnehmen. I mean, if you're flipping out and screaming at people. Also wenn du irgendwie ausflippst und Menschen anschreist. Excuse me, you can't yell at people like that. Entschuldigung, du kannst Menschen nicht einfach so anschreien. I mean, that's not judging, that's examining. Ich meine, das ist nicht richten, das ist einfach prüfen. And how you treated that person, it's not right. Wie du mit dieser Person umgegangen bist, das ist nicht richtig. I'm not going to ask you why you do that, because that's not my business. Ich frage dich nicht, warum du das tust, weil es geht mich nichts an. I just, you know, I'm just concerned. Aber ich möchte dir einfach helfen. That's okay. Das ist okay. But when someone comes and judges the why, aber wenn jemand kommt und dieses Warum oder verurteilt, and goes after the secrets of your heart, und die Geheimnisse deines Herzens sucht, and questions what only God could question, und das in Frage stellt, was nur Gott in Frage stellen kann, you just need to walk away from them. Dann musst du da einfach weggehen. And say, you know what? You don't know the motive of my heart. Weißt du, du kennst die Motive meines Herzens nicht. I'm not answering these questions. Ich beantworte diese Frage nicht. It's none of your business. Das geht dich nichts an. And I don't mean to be mean, but it's just not your business. Ich möchte nicht gemein sein, aber das geht dich wirklich nichts an. Because if you are tempted to satisfy this person, weil wenn du in der Versuchung stehst, dieser Person eine Antwort zu geben, they are only going to tear you to bits, to bits. Die werden dich nur auseinanderreißen. They will tear you to pieces. Sie werden dich in kleine Stücke auseinanderreißen. Don't compromise with someone who is judging you. Geh keine Kompromisse ein mit jemandem, der dich richtet. But be fair to someone who is concerned and has examined your behavior. Aber geh fair mit jemandem um, der dich prüft und der dein Verhalten sieht and wants to help you. Und der dich unterstützen möchte. It's a difference. Das ist einfach ein Unterschied. And we need to discern the difference. Und diesen Unterschied müssen wir klar kriegen. Okay, let's close. I think there's one more verse here somewhere. Is there another verse? Gibt's noch einen? We'll go into that next week. Okay. Das machen wir nächste Woche. So. Is that pretty clear, huh? Das ist eigentlich ziemlich klar. We want God's best. Also wir möchten Gottes das Beste von Gott. The most powerful thing we can do. Das mächtigste, was wir tun können, is not to judge. Ist nicht zu richten. We do it naturally. Wir machen das einfach natürlich. If we're not sure we're doing it. Und wenn wir uns nicht sicher sind, ob wir es gerade getan haben oder nicht. We're probably doing it. Dann haben wir es wahrscheinlich gerade getan. And try to catch yourself. Und versuch aufmerksam zu sein. Going after the why. Ob du ständig diese Warum-Frage stellst oder nicht. Catch yourself and you'll see how many times you touch the why. Versuch dir bewusst zu werden, wie oft du die Warum-Frage stellst. Okay, we're going to pray right now and Mary's going to come up. Wir beten jetzt. Let's pray for breakthrough, huh? Beten wir für Durchbrüche. Let's pray for breakthrough in this area. Beten wir für Durchbrüche auf diesem Gebiet. Okay. Let's close our eyes, go before the Lord. Machen wir die Augen zu und gehen vor den Herrn. Right now, just think of His mercy towards you. Denkt einfach an seine Barmherzigkeit für euch. That He took every single wrongdoing that you've ever done and He took it to the cross. Dass er all deine Sünden genommen hat und aufs Kreuz getragen hat. And He paid for it in full. Und dass er voll dafür bezahlt hat. And now there is no more judgment towards you. Und jetzt gibt es kein Urteil mehr gegen dich. There is only mercy. Es gibt nur Barmherzigkeit. There is love. Und Liebe. And all that God desires from us is that we give this mercy and this grace. Und alles, was Gott von uns möchte, ist, dass wir diese Barmherzigkeit und Gnade geben. And we give this further. Dass wir es weitergeben. To those who don't deserve it. Und zwar an die, die es nicht verdient haben. Because we didn't deserve it either. Weil wir es auch nicht verdient hatten. So just bask in the truth that you are forgiven. Also schwelgt jetzt einfach in dieser Wahrheit, dass euch vergeben wurde. There is no condemnation. Es gibt keine Verurteilung mehr gegen euch. And now right now I'm going to ask the Holy Spirit to speak to you. Und jetzt werde ich den Heiligen Geist fragen, zu euch zu sprechen. Just relax. Entspannt euch einfach. And whatever name he puts in your mind right now. Und welchen Namen er euch ins Gedächtnis ruft. Or whatever face. Oder welches Gesicht er euch ins Gedächtnis ruft. Maybe you need to forgive them. Vielleicht musst du diesen Menschen vergeben. Whatever name came to your mind. Welcher Name auch immer gerade aufgetaucht ist bei dir. And maybe you think you already have forgiven them. Und möglicherweise denkst du, dass du diese Person schon vergeben hast. But as we heard, if you can't rejoice when things are going well with them, then maybe this isn't complete. Aber wie wir gehört haben, wenn du dich nicht freust, wenn ihnen was Gutes widerfährt, dann ist die Vergebung vielleicht noch nicht abgeschlossen. Now think of the sin that or the hurt or the wrong that they did to you. Denkt an die Sünde oder die Verletzungen, die euch diese Person zugefügt hat. We don't want to minimize it. We don't want to deny it. Wir möchten sie nicht kleiner machen, als sie war, und wir möchten sie auch nicht einfach abtun, als wäre sie nicht passiert. And see that sin going on Jesus on the cross. Und wir sehen, dass diese Sünde an Jesus weitergegeben wird, ans Kreuz. Just picture that sin going on his perfect body. Stell dir einfach vor, wie diese Sünde wirklich aufs Kreuz geladen wird, auf seinen Körper. That awful thing that they did to you. Diese furchtbare Sache, die sie euch angetan haben. The injustice. Die Ungerechtigkeit. How it hurt your reputation. Wie es deinen Ruf geschädigt hat. How it caused you months and months or maybe years of pain. Wie es Monate um Monate oder Jahre um Jahre Schmerz verursacht hat. And see that Jesus died for that sin. Und siehe einfach, dass Jesus für diese Sünde gestorben ist. And then picture his righteousness going on them. Und dann stell dir vor, dass seine Gerechtigkeit auf sie übergeht, an sie weitergegeben wird. That he gives them a robe of righteousness. Dass er ihnen eine Gewand. Eine Robe aus Gerechtigkeit umlegt. And he has put away their sin. Und dass er ihre Sünde wegnimmt. And see that person now clean. Und stell dir diese Person jetzt vor, wie sie rein ist. And now let them go. Und jetzt lass sie los. Release them from your judgment. Lass sie los aus deinem Urteil. Release them into God's hands. Überlasse sie Gottes Händen. He is the only one that can judge righteously. Er ist der Einzige, der gerecht richtet. Entrust them into his hands. Und vertraue ihnen, Vertraue sie Gott an. And now do one more thing. Bless them. Und jetzt mach nur noch eine Sache. Segne sie. Just say, God, I bless them. Sag einfach, Gott, segne sie. Let them prosper. Lass sie wachsen. Aufblühen. Let them do well in their job at school. Lass es ihnen gut gehen in der Schule oder im Beruf. Let them be blessed financially. Segne sie auch in finanzieller Hinsicht. In their relationships. In ihren Beziehungen. I bless them. Ich segne sie. And Holy Spirit, I thank you that you are setting people free right now. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt gerade Menschen frei machst. Setting them free from judgment. Sie frei machst vom Urteilen. Setting them free from condemnation. Dass du sie frei machst vom Verurteilen. And now fill with your love, fill with your unconditional love and mercy and grace. Und jetzt fülle sie mit deiner unendlichen Liebe, mit deiner Barmherzigkeit und mit deiner Gnade. The same grace that I received for my sins. Dieselbe Gnade, die mir zuteil wurde für meine Sünden. That's the grace that I give to that person. Das ist die Gnade, die ich dieser Person jetzt weitergebe. Let it go well with them. Und ich hoffe, dass es ihnen damit gut gehen wird. Thank you, Lord. Danke, Herr.